selber. Hier dein Augen. Dies dein Mund. Hier dein Hand. Hier dein Herz. Nein, ich bin nicht kein Blut. Lügen, Ruhm und Ehre, Macht und Gewinn, so Schimpf und Fehl.